Heute das Radiomuseum. Sie hören maghrebinische Geschichten, moderne Satiren und Schelmenstücke von Gregor von Rezzori. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1950. Einführende Worte spricht Hanjo Kestin. Gregor von Rezzori, der Autor dieser, man muss sagen, historischen Sendung, die Sie nun hören können, wird übermorgen am 13. Mai 75 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag erinnern wir an das Buch, das ihn einst berühmt machte. So viel könnte einleitend eigentlich genügen, doch sind die Zusammenhänge komplizierter und müssen vielleicht doch erläutert werden. In einer Sendereihe mit dem Titel Radiomuseum darf zum Beispiel nicht unerwähnt bleiben, dass Rezzori selbst eine Figur aus der Frühzeit des Rundfunks ist. In den Jahren nach 1945 arbeitete er für den damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk, zunächst als Redakteur und Abteilungsleiter, später als freier Mitarbeiter. Damals, und zumal nach Erscheinen der maghrebinischen Geschichten, war er ein vielgelesener, um nicht zu sagen berühmter Autor, auch ein von Legende umwobener, nicht zuletzt durch den ihm nachgesagten exzentrischen Lebensstil, der mancherlei Stoff lieferte für Klatschspalten und illustrierten Stories und der in Verbindung mit seinen Büchern Anlass bot, über Schein und Sein eines Schriftstellers wunderliche Mutmaßungen anzustellen. Heute ist Rezzori zu einer perfekten Außenseitergestalt der deutschen Literatur geworden, so real oder so anonym wie eine der von ihm erfundenen literarischen Figuren. Der Schöpfer des Fantasielandes Maghrebinien hat es nicht verhindern können und vielleicht auch nicht verhindern wollen, dass er selber für maghrebinisch gehalten wird. Etwas kühn ist es schon, ihn der deutschen Literatur zuzurechnen, denn er schreibt außer in Deutsch auch in Englisch und Italienisch und spricht daneben so fließend, etwa Französisch, Rumänisch oder Jiddisch, dass er mit der deutschen Elle allein nur schwer zu messen ist und auch kaum mit einer anderen. Bereits sein Pass weist ihn als staatenlos aus. Biografische Zufälle nicht ohne tiefere Bedeutung. Gregor von Rezzori d'Arezzo, so der vollständige Name, der Nachfahre einer ins KUK Österreich verschlagenen sizilianischen Familie, wurde 1914 in Czernowitz in der Bukowina geboren, wo auch Paul Celan zur Welt kam. In einer kulturell und ethnisch bunt gemischten Welt mit einer großen Vergangenheit, aber einer allenfalls literarischen, sprich maghrebinischen Zukunft. Unser Autor war 5 Jahre alt, als Europa und besonders der Balkan neu geordnet wurde. So wurde er Rumäne bis 1945. Er studierte ein bisschen und Verschiedenes in Leoben und Wien, kam 1938 nach Berlin, wo er zu schreiben begann, Unterhaltungsromane. Nach Ende des Krieges fand er sich in Hamburg wieder, wo Jürgen Schüttekopf ihn beim Rundfunk einführte. Auch diesem Anfang muss ein Zauber innegewohnt haben, als so unterschiedliche Leute wie Axel Eggebrecht, Peter von Zahn, Elif Sossidi, Herbert Blank, Ernst Schnabel und eben Rezzori sich daran machten, unter englischer Oberaufsicht ein Radioprogramm aus dem Ärmel zu schütteln. Gearbeitet wurde viel und man kam oft nächtelang nicht aus den Kleidern und doch ging alles leicht, wenn man den Anekdoten trauen darf, in einer Art von produktiver Anarchie. Rezzori war zuständig für Unterhaltung, aber das besagt nicht viel, da Fantasie und Vielfalt der Formen damals mehr bedeuteten als die Schubkästen eines Organisationsschemas. Rezzoris Rückzug vom Rundfunk verlief parallel zu dessen Umwandlung in eine Institution. Immerhin blieb er ein ganzes Jahrzehnt regelmäßiger Programmmitarbeiter und seine frühen Bücher gingen fast allesamt aus Rundfunkarbeiten hervor. Atalanta oder die Jagd von Kalidon, die Männerfibel oder der Idiotenführer durch die deutsche Gesellschaft, meist vom Autor selber durchaus meisterlich illustriert. Mit seinen ambitionierteren erzählerischen Projekten hatte Rezzori in Westdeutschland weniger Glück, etwa mit den Romanen Ödipus siegt bei Stalingrad und Ein Hermelin in Tschernobyl. Letzterer wurde in Italien fast ein Erfolgsbuch. In Deutschland hatte man sich angewöhnt, in Rezzori, es sei mit seinen eigenen Worten gesagt, einen verwegenen Adelsschwindler und geltungssüchtigen Snob zu sehen. 1960 ließ er sich in Italien nieder, im toskanischen Santa Maddalena, östlich des Arno, nahe Florenz. Er war passionierter Gelegenheitsschauspieler, etwa in Viva Maria von Louis Malle, und begann nach längerer Pause seine literarische Spätkarriere mit einigen Büchern, hypothetischen Autobiografien, wie man sie genannt hat, deren raffinierte Fabulierkunst in deutscher Gegenwartsliteratur ihresgleichen sucht und deren notorische Nichtbeachtung oder Unterschätzung man skandalös nennen müsste, hätte man sich nicht daran gewöhnt, dass die seriöse Kritik einem Autor nichts weniger verzeiht als Virtuosität des Handwerks und abgründige Ironie. Ich nenne die Titel »Der Tod meines Bruders Abel«, »Die Memoiren eines Antisemiten« und »Kurze Reise über einen langen Weg«. In diesen Tagen erschien sein neues Buch »Blumen im Schnee«. Sein eigentlicher Ruhm, Azzouri wird ihn zuweilen verfluchen, bleiben die maghrebinischen Geschichten. Jene witzigen und toll dreisten Satiren, Anekdoten und Legenden aus einem fantastischen Balkan, dem Land der Kindheit, dem er hier, wie er in einem später geführten Gespräch erläuterte, aus Dankbarkeit ein Denkmal gesetzt hat. Ich glaube, ich habe unendlich viel zu verdanken der Welt, aus der ich komme. Ich bin in der Bukowina geboren, noch als ehemaliger Österreicher, bin dann Rumäne geworden, automatisch durch Option meines Vaters an Rumänien, durch die Übergabe der Bukowina an Rumänien, und habe meine Schulen in Österreich absolviert oder auch nicht absolviert zum Teil. Kurzum, ich war immer doch beheimatet in einem Land und in einer Welt, die sehr integrierend zu Europa gehört, immer noch gehört, die heute fast aus unserem Bewusstsein heraus amputiert ist, was hinter dem sogenannten eisernen Vorhang liegt, die aber, glaube ich, mehr als man sich überhaupt darüber Rechenschaft gibt, zum Bild Europas, und ich will ganz beiseite lassen den Glanz und die Glorie und die Farbigkeit und ich weiß nicht was, was man so heute alles aufs Konto der K&K-Monarchie schreibt, mit gutem Recht zum Teil, aber nicht zur Gänze. Die Welt auch nach dem Ersten Weltkrieg, die auf den zerfallenen Provinzen und Ländern der K&K-Monarchie aufgebauten politischen Konstruktionen und neuen Staaten wie Großrumänien oder die neue Tschechoslowakei oder Jugoslawien etc., Staaten, die vorher in der Form nicht existierten, waren doch ein Teil, scheint mir, jedenfalls dessen, was ein Mensch meiner Generation unter Europa auffasst und was ich fürchte, sich ein Europäer nicht leisten kann, zu vergessen und aus seinem Bewusstsein heraus zu amputieren. Es schien mir also, weil ich diese Welt sehr geliebt habe, eine Aufgabe der einfachen Dankbarkeit zu sein, dass ich davon erzähle. Und außerdem hat es mir Vergnügen gemacht. Notwendigerweise enthält aber diese Welt Elemente, die schwer zu übersetzen waren ins Bewusstsein von Menschen, die in eine Zeit reingeboren werden, in der sie gar nicht mehr existierte. Also musste man sie übertragen. Man musste übertragen, dass den Romantizismus, das Anachronistische dieser Welt, das Spannungsreiche, das Absurde, die außerordentliche Nähe von Entsetzlichem, Lächerlichem und Grandiosem. Und dergleichen. Kurzum, eine Welt in der Fülle der Situationen, in der Fülle der Spannungen und der Möglichkeiten von Reaktionen. Die maghrebinischen Geschichten erschienen 1953 als Buch. Die Keimzelle aber war eine Sendung, die Rezzouri 1950 für das Nachtprogramm des NWDR schrieb und die nun zum 75. Geburtstag des Schriftstellers im Radiomuseum noch einmal zu hören ist. Thank you. Schicken die Mütter Maghrebiniens ein Kind zum Brunnen, um Wasser zu holen, so prügeln sie es vorher. Denn ist der Krug erst einmal zerbrochen, so hilft alles Prügeln nichts mehr. Den Abschluss meiner Bildung nahm mein Onkel, ein Boyar aus dem Geschlecht der Kantakukuruts, vor. Anstatt mich auf eine höhere Bildungsanstalt zu schicken, nahm er mich in den Hammam, das ist das Schweißbad der Männer, mit. Denn, so sagte mein Onkel Kantakukuruts, was nützt die Wissenschaft der Seele des Menschen? Als ich ein Knabe war, brachen westlerische Gewohnheiten in Maghrebinien ein. In den Medressen unterwies man die Schüler schon in zartem Alter, im Alphabet und 1x1, sowie in den Fächern der Geographie und, nicht zuletzt, in der Geschichte unseres Landes. Staatliche Organe übten eine strenge Kontrolle über die Pflichterfüllung der Lehrpersonen aus. So sagte der Lehrer der Anstalt, in der ich mit einigen anderen Sprösslingen des Adels, der Blüte der Nation, erzogen wurde, eines Tages: Morgen, ihr Bojarensöhne, werden wir hohen Besuch zu erwarten haben. Angekündigt nämlich, so sagte er, ist der hohe Herr Kaimakam, das ist der Statthalter, zu überprüfen die Fortschritte des Unterrichts sowie die Kenntnisse der Zöglinge, insonderheit betreffend die glorreiche Geschichte unseres Herrscherhauses. Zu diesem Anlass, so sagte der Lehrer, werdet ihr Söhne des Adels euch bestens vorbereiten, vor allem und ganz besonders auf die Frage: Wann hat gelebt der Vojvode Kshivusti, das ist Schiefmaul, Karakriminalovic, und wo? Am nächsten Tag erschien der Kaimakam, ein hoher Herr mit einem strengen Gesicht. Der Lehrer begrüßte ihn unterwürfig, versicherte ihn der kühnsten Fortschritte des Unterrichts sowie der Kenntnisse der Schüler und sagte: Um zu beweisen, ewiglicher Exzellenz, die Fähigkeiten der Knaben, insonderheit betreffend die glorreiche Geschichte unseres Herrscherhauses, werde ich jetzt die Frage stellen: Wann hat gelebt der Vojvode Kshivusti, das ist Schiefmaul, Karakriminalovic, und wo? Sage mir du, Bojarensohn, Futumides Trandafir, so sprach der Lehrer und wandte sich an einen meiner Kameraden, wann hat gelebt der besagte Vojvode und wo? Futumides Trandafir erhob sich, blickte den Lehrer an, sodann den hohen Herrn Kaimakam, kratzte sich im Kopfe und blieb stumm. Futumides, schmeichelte der Lehrer, stets doch bist du unter deinesgleichen der Eifrigste. Sage mir, wann hat gelebt der Vojvode Kshivusti, das ist Schiefmaul, Karakriminalovic, und wo? Futumides Trandafir blickte den Lehrer an, sodann den hohen Herrn Kaimakam, kratzte sich an einer anderen Stelle und blieb stumm. Ewigliche Exzellenz, beteuerte der Lehrer, die Knaben sind befangen, der unerwartet hohe Besuch verschüchtert sie, die zarten Seelchen. Amphitheatrov, so sagte er und deutete auf einen anderen meiner Kameraden, immer warst du den Genossen an frischem Mut voran. Überwinde du die Scheu vor seiner Exzellenz, dem hohen Herrn Kaimakam, und sage du mir flugs und frisch, wann hat gelebt der Vojvode Kshivusti, Karakriminalovic, und wo? Amphitheatrov erhob sich, blickte den Lehrer an, sodann den hohen Herrn Kaimakam, kicherte leise und blieb stumm. Eieieiei, krümmte sich der Lehrer und rieb sich verzweiflungsvoll die Hände. Solltet ihr Knaben gerade heute, anlässlich des hohen Besuches seiner Exzellenz, unseres Herrn Kaimakam, etwa ungenügend vorbereitet sein? Siktir Bey, so rief der Lehrer und deutete auf einen dritten meiner Kameraden. Niemals noch hat unter den Genossen dein Pflichtgefühl versagt. Beschäme du sie darum allbeisam und sage du mir, wann hat gelebt der Vojvode Boleslav Kshivusti, das ist Schiefmaul Karakriminalovic, und wo? Siktir Bey erhob sich, blickte den Lehrer an, sodann den hohen Herrn Kaimakam, tat einen tiefen Schluck aus seiner Nase und blieb stumm. In diesem Augenblick meldete sich im Hintergrund der Knabe Rochlitzer. Rochlitzer, jauchzte der Lehrer, an Witz und Findigkeit warst du unter den Genossen stets der Erste. Sage du mir unverzüglich, wann hat gelebt der Vojvode Boleslav Kshivusti, das ist Schiefmaul Karakriminalovic, und wo? Wann hat gelebt der Vojvode Boleslav Kshivusti, das ist Schiefmaul Karakriminalovic, und wo, sagte der Knabe Rochlitzer. Bitte schön, Herr Lehrer, weiß ich nicht. Aber der Pungaschi hier neben mir stinkt, es ist nicht zum Aushalten. Darum, so schloss mein Onkel Kantakukuruz, nehme ich dich, anstatt dich mit nutzloser Wissenschaft zu beladen, mit mir in den Hammam, das ist das Schweißbad, mit. In der Tat ist der Hammam, das Schweißbad der Männer nämlich, die höchste Bildungsanstalt Maghrebiniens. Denn es versammeln sich dort selbst die weisesten Männer des Landes, um ihre Zeit bei Mokka, Schorbet und begleitet vom Gesang verschnittener Kontemplation und tiefsinnigen Gesprächen zu widmen. Unter ihnen ragten als zwei der Weisesten hervor der Hodja Nasreddin Effendi und das Haupt der Judenschaft von Maghrebinien, der Wunderrabbi von Sadagura, Shalom Mardochai. Vom Hodja Nasreddin Effendim erzählt man sich zahllose Geschichten. Er lebte in edler Armut und verabscheute die Arbeit. Fragte man ihm, wie geht es dir, Hodja? So gab er zur Antwort, ausgezeichnet. Ich habe mein Vermögen in Getreide angelegt. Das Getreide steckt in Mehl, das Mehl in Brot, und was ich an Brot besitze, steckt in meinem Bauch. Einmal aber, als die Not im Lande so groß war, dass niemand mehr dem Hodja etwas gab, lief er zum Kaimakam, damals ein Mitglied des Hauses Kantakukuruz, und drohte. Herr, gib mir einen Beutel Gold, sonst werde ich tun, was ich noch nie getan habe. Der großmütige Statthalter gab ihm das Geforderte. Wahrlich, sprach der Hodja, hättest du mich nicht erhört, ich hätte in der Tat arbeiten müssen. Aber die Empörung des unverständigen Volkes richtete sich gegen den Hodja und sie bedrängten ihn und sprachen, schämst du dich nicht, so sprachen sie, du, Hodja Nasreddin Effendi und ein Weiser unseres Landes, dass du in Schmutz und Armut lebst und die 10 Finger deiner Hand zu nichts anderem benutzest, als sie in den Pilaf anderer Leute zu stecken und voll zu deinem Mund zu führen. Warum willst du nicht sein wie unser einer und redlich von deiner Arbeit leben? Da ging der Hodja hin und fing sich einen Reiher, einen schönen Vogel mit Schwingen, die ihn hoch in den Himmel zu tragen vermochten, und einem langen Schnabel, dem Schrecken der Vögel, und mit 2 Lilienstängeln von Beinen. Mit ihm stieg er auf das Dach seines Hauses und schnitt ihm mit einem Messer die Federn der Flügel, den Schnabel und die Beine ab. Dann stieß er ihn über den Rand des Daches und rief, »Fliege, so fliege doch!« Und als die Menge schrie, was tust du, Grausamer, antwortete er, seht den stolzen Reiher mit seinem Schnabel, mit seinem hohen Stelzen und breiten Schwingen. Musste er die anderen Vögel nicht erbittern, dass er so anders war als sie alle? Ich habe ihn ihnen gleich gemacht und nun will er nicht fliegen. Hodja Nasreddin Effendi stieg eines Tages auf die Kanzel der Moschee und predigte. In der Meinung, dass er ein Schriftgelehrter sei, richtete ein Fremder eine Frage an ihn, die er nicht zu beantworten wusste. »Wenn du nichts weißt«, sagte der Fragesteller, »warum bist du dann so hoch hinaufgestiegen?« »Ich bin so hoch hinaufgestiegen«, erwiderte der Hodja, »nach dem Maß dessen, was ich weiß. Sollte ich nach dem Maß dessen, was ich nicht weiß, hinaufsteigen, so würde ich vom Himmel zu dir sprechen.« Thank you. Der zweite der großen Weisen Maghrebiniens, dem Hodja an Kraft des Geistes und Tiefe der Einsicht gleich, war der Wunderrabbi von Sadagura, Shalom Mardochai. Als dieser große Mann eines Tages in seinem Garten unter einem Birnbaum schlief, brachte man ihm die Nachricht, dass seine Frau, die auf Reisen war, in einer fremden Stadt gestorben wäre. »Gott wird mich die Nachricht erschrecken, wenn ich aufgewacht sein werde«, sprach der Rabbi, drehte sich nach der anderen Seite und schlief weiter. Rabbi Shalom besaß ein Hündchen mit Namen Bello, das er zärtlich liebte. Es wog genau 2 Pfund und war freundlich und zutraulich zu jedermann. Als ich in meinem kindlichen Unverstande einmal fragte, »Rabbi, warum wedelt das Hündchen in einer Tour mit dem Schwanz?«, gab mir der weise Mann zur Antwort, »weil der Hund stärker ist als der Schwanz. Wäre der Schwanz stärker als der Hund, so würde der Schwanz mit dem Hund wedeln.« Einmal aber war der Rabbi mit dem Hündchen Bello und dem Schlattenschames ausgegangen, um zu schnorren. Sie kamen vor ein Haus und schnorrten, bis man ihnen ein Stück Butter gab. Es wog 2 Pfund, genauso viel wie Bello. Der Rabbi bedankte sich und zog weiter. Vor dem nächsten Hause ließ er den Schames mit dem Hündchen Bello und der Butter warten und trat ein. Er schnorrte und erhielt Fisch. Als er zu den Seinen zurückkehrte, fand er den Schames und Bello vor. Die Butter aber fehlte. »Wo ist die Butter?«, fragte der Rabbi. »Bello hat sie gefressen«, antwortete der Schames. Da nahm der Rabbi Bello und den Schames mit zum nächsten Kaufmann. »Gestatten Sie mir«, fragte der Kaufmann, »dass ich meinen Hund auf Ihrer Waage wiege.« Der Kaufmann hatte nichts dagegen. Der Rabbi stellte Bello auf die Waage. Bello wog genau 2 Pfund. »Gut«, wandte sich der Rabbi an den Schames, »das ist die Butter. Wo aber ist Bello?« Ich fragte den Rabbi nach der Allmacht Gottes. »Gott ist allmächtig«, antwortete er. »Er schuf die Welt. Wenn er einen Stein schüfe, so groß wie der höchste der Berge, so mächtig ist er, dass er ihn heben könnte wie einen Pflaum. Er aber ist allmächtig. Schüfe er einen Stein so groß wie die Welt, er könnte ihn heben wie eine Erbse. Er aber ist allmächtig. Er könnte einen Stein erschaffen, so groß, dass er selbst ihn nicht heben könnte. Aber ist er dann noch allmächtig?« Während der Rabbi im Hammam saß, brach ein Pogrom los und die entfesselte Menge steckte die Synagoge in Brand. Der Rabbi aber blieb ruhig sitzen. Denn, so sagte er, gibt es eine Gerechtigkeit Gottes, so werden die Verbrecher ihre Strafe finden und die Synagoge wird neu erstehen. Gibt es aber keine Gerechtigkeit Gottes, wozu brauchen wir dann noch eine Synagoge? Thank you. als die Kunde von den Wundertaten des Hirten Petrakki Lupu ins Abendland gedrungen war, kamen Wissenschaftler in Scharen, um ihn zu beobachten. Er ist ein Wahnsinniger, sagten sie. Wir werden ihn heilen. Sie nahmen ihn mit sich in den Westen und unterzogen ihn verschiedenerlei Kuren. Darauf fragten sie ihn, jetzt, nachdem wir dich so lange behandelt haben, glaubst du immer noch, der Prophet Gottes zu sein? Nein, erwiderte Petrakki Lupu, der Hirte, darauf. Nachdem sich so viele bedeutende Männer meiner angenommen haben, glaube ich nicht mehr, der Prophet Gottes zu sein, sondern Gott selber. Die Mädchen Maghrebiniens sind hochbusig, kirschenäugig und von stolzer Haltung. Ihr Haar ist nachtschwarz, weich und glänzend wie Schemacherseide. Ihre Lippen sind wie das Fleisch des Granatapfels. Die Zähne blitzen wie der Firn der Gebirgsgletscher. Ihr Atem ist süß wie Jasmin. Man kann, besonders für die Üppigen von ihnen, bis zu 100.000 Levonzen, das ist so viel wie 58.000 Drachmen oder 6 Millionen walachische Parale, also etwa 37 D-Mark 50, pro Stück von den Mädchenhändlern in Metropolsk bekommen. Aber mehr noch als in barem Gelde sind sie den Männern als Gattinnen und Gefährtinnen ein Gewinn. Niemals rasten ihre Hände. Sie sind fruchtbar wie die Herden Labans unter Jakobs Hut. Sie sind schweigsam und ertragen Schläge in dankbarer Demut. Als es Frühling in Maghrebinien geworden war, ergriff mich die Liebe. Und ich ging umher und seufzte. Dies bemerkte mein Onkel, der Bojar aus dem Geschlecht der Kantakukuruz, und er nahm mich beiseite und fragte mich nach meinem Kummer. Und als ich ihm den Anlass gestand, sagte er, trinke, Söhnchen, ein Glas vom Weine von Kotnar. Als ich ihn aber über Näheres befragte, erzählte er mir das Folgende. Ich bin doch, so sagte mein Onkel, wie du weißt, als Weise auf den unermesslichen Liegenschaften der Kantakukuruz herangewachsen. Unter der Obhut lediglich einer Amme, einer gewissen Kassandra, die mich liebte wie ihr Augenlicht. Sie hütete mich auch wie dasselbe und bewahrte mich, so viel es ging, vor jeglicher Berührung mit der Welt. Die Folge war, dass ich ungewöhnlich schüchtern blieb. Nun war aber in die Kreishauptstadt Bunika Draculi ein Kaimakam, das ist ein Statthalter, gekommen, ein Spross des Hauses der Pungashi. Er hatte drei Töchter, Duduka, Mitika und Pisika, schön wie die Sterne. Ich sah sie und mein Herz ward schwer von Zärtlichkeit wie eine Honigwabe. Mein Onkel Kantakukuruz machte eine kurze Pause, seufzte wehmütig und fuhr fort. Noch aber, so fuhr mein Onkel fort, hatte sich mein Herz nicht entschieden, welche von den dreien es am meisten liebe. Duduka, Mitika oder Pisika. Schön waren sie alle, aber ich wusste nicht, wie ihre Charaktere waren. Nun wird ja, so sagte mein Onkel, behauptet, dass man den Charakter der Frauen an ihren Knien erkennen könne. Und man erzählt von einem Manne, der davon im Kaffeehaus beim Tavli-Spiel, das ist ein Brettspiel, dem man im Westen den irreführenden Namen Puff gegeben hat, dass, sage ich, dieser Mann davon erfahren hatte, dass gutmütige Frauen breite Knie, boshafte hingegen spitze hätten. Er ging, so sagt man, sofort nach Hause, zog die Decke von seiner Frau, die bereits im Bett lag, und betrachtete sie lange und nachdenklich. Gut, sagte er sinnend, gut bist du nicht. Schlecht bist du auch nicht, aber schmutzig bist du. Die Reinlichkeit aber, so sagte mein Onkel Kantakukuruz, die Reinlichkeit kommt vom Glauben, spricht der Koran. Und darum versäumte ich es, mich für eine von den drei Schwestern zu entscheiden. Duduka, Mitika oder Pespisika. Ich liebte sie alle. Es war aber, so sagte mein Onkel Kantakukuruz, Frühling in Maghrebinien und ich ging umher und seufzte wie du. Dies sah meine Amme, die gewisse Kassandra, und sie fragte mich nach dem Anlass meines Kummers. Und als ich ihr diesen gestand, sagte sie zu mir, trinke, Söhnchen, ein Glas vom Weine von Kotnar. Nun ist, so sagte mein Onkel Kanta Kukuruz, der Wein von Kotnar der feurigste, der sich aus allen Reben Maghrebiniens pressen lässt. Und man erzählt sich, wie du weißt. Ich weiß, entgegnete ich. Du weißt, sagte mein Onkel befremdet über die Unterbrechung, dass man erzählt, dass einmal, als sie an einem Tropfen dieses Weines leckte, der vom Fass geflossen war, alsbald ihren Schnurrbart aufgebürstet und mit lauter Stimme gefragt habe, wo ist die Katze? Ich weiß, entgegnete ich. Es war aber, so fuhr mein Onkel fort, Frühling in Maghrebinien, und der Kaimakam aus dem Hause der Pungashi schickte sich an, einen Ball zu geben. Als ich die Kalesche bestieg, um nach der Kreishauptstadt Bunika Drakulö zu fahren, steckte mir meine Amme, die gewisse Cassandra, ein Fläschchen zu. Es enthielt aufs Maß genau ein Glas vom Weine von Kotnar. Der Ball war glänzend. Gegen Mitternacht wurde der Kurdjuk, das ist der Steiß des Fetschmannshammels, gereicht, und die Gäste erlabten sich gierig, denn sie waren vom Tanz erhitzt und außer Atem. Ihre Augen blitzten vor Lebenslust und ihre Wangen glühten wie die Rosen der Tale von Kirchan. Ich allein war in meiner Schüchternheit den ganzen Abend an der Wand gelehnt und hatte mit meinen Augen die drei Schönen verfolgt, Duduka, Mitika und Pisika, die in den Armen ihrer Tänzer dahinwirbelten wie Blütenblätter im Maiwind. Am meisten zeichneten sie dabei einen gewissen Kosarischschuk aus, von kleinrussischem Geblüt und dem niedern oder sogenannten Bagatelladel zugehörig, aber der Bo der Provinz, du verstehst, Tröster der Witwen. Sah ich ihn, so zuckte meine Hand unwillkürlich nach meiner Börse, um einen Betjaren zu bestechen, dass er ihn erschlage. Denn ein Edelmann, so sagte mein Onkel Kanta Kukuruz, tut nicht selbst, was er von anderen besorgen lassen kann, besonders nicht in der Osterzeit. Niemals aber, so fuhr mein Onkel fort, hätte ich es in meiner Schüchternheit gewagt, Pisika zu einem Tanz aufzufordern, oder Duduka, oder Mitika. Es kam mir vor, als wäre man im Saal bereits auf mich aufmerksam geworden und verlache mich wegen meiner Blödigkeit. Mehrmals flogen auch Tänzer an mir vorbei, die mir unverhohlene Anzüglichkeiten zuriefen, wie etwa das Sprichwort «Nevelika Stuka Schewujem Hojem Drnja Molodete», das heißt, es ist kein großes Kunststück, mit fremden Händen Nesseln zu roden. Nun war aber, so fuhr mein Onkel Kanta Kukuruz in seiner Erzählung fort, jener gewisse Kosarischschuk ein Fortschrittler, ein Anhänger westlerischer Neuerungen, und er ließ keine Gelegenheit ungenutzt, mit seiner freigeistigen Aufgeklärtheit groß zu tun. So auch bei jenem Balle. Als der Kurdjuk und das Schorbett gegessen waren und der Champagner in Strömen floss, verkündete er, einen fotografischen Apparat bei sich zu haben. Im Besitz der neuesten Errungenschaft, nämlich des Magnesia-Pulvers, mittels dessen es ihm gelingen würde, einen starken, wenn auch ungefährlichen Blitz zu erzeugen, bat er den Kaimakam, das ist den Statthalter, um die Erlaubnis, ein Gruppenbild der Anwesenden herzustellen. In der Tat wurde auch sogleich die Gesellschaft zu einer Gruppe aufgebaut. Je nach Rang und Adel sowie der Bakschischstufe wurde man liegend, kniend, sitzend, stehend bzw. auf den Schultern und Köpfen der Vordermänner gruppiert, und Kosarischschuk brachte seinen Apparat in Stellung, unter einem schwarzen Tuche wühlend, auf einen Wink von ihm löschte man die Kerzen. Nun hatte aber, so berichtete mein Onkel weiter, der Kaimakam als Staatsmann erfahren in derlei Arrangements, angeordnet, dass sich alle der Anwesenden gegenseitig an den Händen halten sollten, als Ausdruck nämlich der brüderlichen Verbundenheit aller Völker und Stände Maghrebiniens. In Wahrheit aber, um während der notwendigen Verdunkelung des Saals Diebstähle und Unflätigkeiten zu vermeiden. Als einem der Edelsten der Provinz, so sagte mein Onkel, war ich unmittelbar hinter dem Kaimakam und seine drei Töchter gestellt worden, und der Duft aus den Nackenausschnitten Dudukas, Mitikas und Pisikas betörte mich bis zum Wahnsinn. Indem ich nun unter dem Vorwand, mich kratzen zu müssen, meine rechte Hand aus der meines Nachbars löste, gelang es mir, diese seine Hand mit der meines Nachbars zu linken zu vereinen, und ich war frei. Kaum war die letzte der Kerzen aber erloschen, griff ich in die Tasche, zog das Fläschchen hervor und leerte es in einem Zuge. Sogleich ergriff mich auch ein unbeziehbarer Mut. Kosarisch und blitzverachtend stürzte ich mich vor in die Wogen des Duftes von Duduka, Mitika und Pisika. Ihre Schreie gingen im allgemeinen Tumulte unter. Am nächsten Morgen bestellte mich der Kaimakam zu sich. Wider Erwarten empfing er mich freundlich, zupfte mich zärtlich am Ohrläppchen und sagte kichernd: Da bist du, du Teufelskerl. So eine Tollkühnheit. Ein echter Kanter Kukuruz. Aber das gefällt mir, das gefällt mir. Am liebsten möchte ich dich immer um mich haben. Kurz, ein guter Strick soll lang und eine gute Rede kurz sein, nicht wahr? Willst du mein Präfekt in diesem Gouvernement werden? Ich stimmte zu. So ein Teufelskerl, kicherte der Gouverneur und kniff mich weiter in die Wange. Nichts hält ihn zurück, nicht einmal die Uniform seines Kaimakans. Was aber, so fuhr er fort, diesen Kosarischschub betrifft, so fällt er mir schon lange auf die Nerven mit seinen westlerischen Neuerungen. Wer weiß, was er zum Beispiel diesmal auf seiner Platte eingefangen hat. Ich habe ihn daher an die Grenze der Provinz versetzt. In der Tat fiel Kosarischschub bald darauf im Kampf gegen aufständische Betjaren bei Çiklikrümli. Die Stellung eines Präfekten unter dem Kaimakam Pongasch eröffnete mir die Laufbahn zu den höchsten Ämtern des Staates. Sie ermöglichte es mir, eine zwar hässliche, aber ungemein einflussreiche Frau zu heiraten, zu der ich später nacheinander die Fräulein Duduka, Mitika und Pisika, die aus Trauer über den gefallenen Kosarischschub unverehelicht geblieben waren, als Vorleserinnen nahm. Darum, so sagte mein Onkel Kanta Kukuruz zu mir, merke dir, hast du Liebeskummer, so trinke, Söhnchen, ein Glas vom Weine von Kotnar. Des Landes der Magrebinier stand bis zu seiner Vertreibung durch aufständische Offiziere der Monarch Nikifor XIII. Aus dem ruhmreichen Hause der Karakriminalowitsch. Er war ein fortschrittlicher Herrscher. Man erzählt sich von ihm, dass einmal ein Bauer vor ihn trat, der ein Anliegen hatte. Er begrüßte ihn mit den Worten: Heil, sei gegrüßt, erlauchter Herrscher, größter Sohn des Landes, erleuchteter Prophet. Schweig, sagte darauf der Monarch, du bist ein Einfallspinsel. Habe ich dich nicht genügend unterwürfig begrüßt, fragte der Bauer. Man züchtige diesen Dummkopf, befahl der Monarch, und die Schergen prügelten den Bauern, wie er es befohlen hatte. Als dies geschehen war, sagte der Monarch zu ihm, warum sprichst du mich in dieser Weise an? Bin ich nicht ein Mensch wie du? Es ist die Redeweise eines nichtsnutzigen Menschen. Ich war verwirrt, du Schwein, beteuerte darauf der Bauer. Ich war verwirrt. Dieser Herrscher nun liebte es, auf Reisen zu gehen, um sich in anderen Ländern über die Fortschritte und alle erdenklichen Neuerungen zu unterrichten. Insbesondere war es ihm darum zu tun, sich mit dem humanen Vollzug der Todesstrafe vertraut zu machen, wie er im Westen gebräuchlich ist. Man bot ihm auch bereitwilligst die Gelegenheit an, der Hinrichtung eines Verbrechers beizuwohnen. In Begleitung des Präsidenten der Republik, in der er weilte, sowie einer Gruppe höherer Regierungspersönlichkeiten des betreffenden Landes, bestieg unser Herrscher die Tribüne, zeigte sich an allen technischen Einzelheiten des Schafotts auf das Äußerste interessiert und verfolgte dann genau den Vorgang der Hinrichtung. Das Fallbeil sauste nieder, der Kopf des Delinquenten sprang in den Korb, König Nikifor schmunzelte beifällig, zeigte mit dem Finger auf den Justizminister der Republik und sagte, jetzt diesen. Auf der gleichen Reise wurde der Monarch von einem maghrebinischen Konsul begrüßt, den er kürzlich mit einem hohen Hausorden, dem Kreuz vom Gitter, die Karl Kriminalowitsch führen ein Gitter im redenden Wappen, ausgezeichnet hatte. Um die Würde unseres ruhmreichen Landes entsprechend zu repräsentieren, sagte der eitle Diplomat, bitte ich Euer Majestät untertänigst, mir gnädigst zu gestatten, dass ich die hohe Auszeichnung, die zwar sehr bunt und formenreich, jedoch aus billigstem Blech verfertigt ist, in Gold mit echten Edelsteinen auslegen darf. König Nikifor bewilligte ihm die Gunst. In der Tat hatte der Konsul schon wenige Tage später von einem Juwelier die Auszeichnung in Gold und mit Diamanten, Smaragden und Rubinen ausgelegt, anfertigen lassen und wies sie dem Monarchen vor. Als nun die Abreise höchst desselben erfolgte, stand der Konsul auf dem Bahnsteig, das Kleinod auf dem Frack. Der König aber nahte sich ihm gnädig, griff in seine Tasche und entnahm ihr eine Ordensschachtel. In Würdigung ihrer hohen Verdienste, sagte er, scheint mir dieser Orden für Sie nicht mehr zu genügen. Ich verleihe Ihnen darum hiermit die nächste Stufe, das Großkreuz des Ordens vom Gitter. Damit nahm er dem Diplomaten das juwelenüberkrustete Kreuz von der Brust, steckte es in seine Tasche und heftete ihm dafür das zwar bunte und formenprächtige, jedoch aus billigstem Blech verfertigte Großkreuz an die Brust. Wieder in sein Land zurückgekehrt, wurde Nikifor der 13. von der treuen Bevölkerung jauchzend begrüßt. Auf dem Wege zum Palast kam er an einer Hütte vorbei, die sich ein Zigeuner neu erbaut hatte. Um es im Winter warm zu haben, hatte der Zigeuner den Boden tief ausgehoben. Vor der Tür der Hütte war darum ein großer Erdhaufen aufgeschichtet. »Was aber wirst du mit der Erde hier tun?«, fragte ihn der Herrscher. »Ich werde eine Grube machen und sie hineinwerfen«, entgegnete der Zigeuner. »Und was tust du mit dem Aushub aus der Grube?« »Ach«, erwiderte der Zigeuner, »wer denkt an eine so ferne Zukunft?« »Dieser ist ein Weiser«, sprach König Nikifor und machte ihn zu seinem Minister. Unter der Regierung dieses fortschrittlichen Monarchen, Nikifor des 13. von Maghrebinien, erhielt dieses Land eine konstitutionelle Verfassung. Dem Volke wurde das Recht zuerkannt, die verantwortlichen Führer in freier und geheimer Wahl selbst zu bestimmen. Allerdings unterschied sich der Vorgang dieser Wahl von den im Westen gebräuchlichen Methoden insofern, als das sogenannte negative Wahlsystem angewendet wurde, wonach nämlich die Wahlberechtigten anzugeben hatten, welchen von den aufgestellten Kandidaten sie die Geschäfte der Regierung nicht anvertrauen wollten. Dadurch wurde eine weitaus höhere Wahlbeteiligung als in anderen Ländern erzielt. Es ergab sich aber gleich bei der ersten Wahl, dass die Führer der beiden um das Volksvertrauen werbenden Parteien, nämlich die Bojaren Kantakukuruz und Pungashi, als Häupter der sogenannten Hyperradikalen einerseits und der Ultraextremen andererseits, auf das Titelchen genau, denn auch Frauen waren wahlberechtigt, gleich viele Stimmen auf sich vereinigten. Da jedoch keine der Parteien einen Kompromiss mit ihren Grundsätzen vereinbaren konnte, wäre die Lage hoffnungslos gewesen, hätte nicht der weise Monarch aus der Machtvollkommenheit der Krone einen Ausweg gefunden. Er bestimmte nämlich, dass die beiden Führer, Kantakukuruz sowohl wie auch Pungashi, ihre Anschuldigungen gegeneinander in Öffentlichkeit vorbringen sollten. Wem aber von den beiden es gelingen sollte, seinen Gegner einer offenbaren Lüge zu überführen, dieser sollte an die Spitze des Staates gestellt werden. Vor dem versammelten Volke trafen also Kantakukuruz und Pungashi aufeinander und Pungashi begann. Dieser, so begann Pungashi und deutete damit auf Kantakukuruz, will die Gunst des Volkes dazu benutzen, um seine und seiner Parteigänger Macht zu festigen. Lügt er oder spricht er wahr? Fragte der Monarch den Opponenten, nämlich Kantakukuruz. Wahr, erwiderte dieser, nämlich Kantakukuruz, denn nur unter einer machtvollen Regierung kann das Volk gedeihen. Dieser aber, und damit deutete er auf Pungashi, will das Vertrauen des Volkes dazu missbrauchen, um sich und seine Parteigänger schnöde zu bereichern. Lügt er oder spricht er wahr? Fragte der Monarch den Opponenten, nämlich Pungashi. Wahr, erwiderte Pungashi, denn nur der Reichtum gibt Gelassenheit und Muße genug, sich den Staatsgeschäften mit voller Kraft zu widmen. Dieser aber, und damit deutete er auf Kantakukuruz, wird alle Macht dazu verwenden, die Janitscharen zu bewaffnen und auszurüsten, während die Bürger des Landes hungern werden. Lügt er oder spricht er wahr? Fragte der Monarch den Opponenten, nämlich Kantakukuruz. Wahr, erwiderte darauf Kantakukuruz, denn nur die Sicherheit gegen Überfälle der Nachbarn gewährleistet die Blüte des Landes. Dieser aber, und damit deutet er auf Pungashi, wird Fett an die Bäuche der Bürger züchten, dass sie darüber die Würde der Freiheit vergessen werden. Lügt er oder spricht er wahr? Fragte der Monarch den Opponenten, nämlich Pungashi. Wahr, entgegnete Pungashi, denn ein voller Bauch ist besser als ein aufgeschlitzter Bauch. Dieser aber, und damit deutet er auf Kantakukuruz, wird die Jugend im Gebrauch der Waffen unterweisen, dass darüber die Wissenschaften und alle Werte des Geistes verdorren werden. Lügt er oder spricht er wahr? Fragte der Monarch den Opponenten, nämlich Kantakukuruz. Wahr, erwiderte Kantakukuruz, denn nichts nützt ein mit aller Weisheit dieser Erde vollgestopfter Kopf, wenn er abgeschlagen ist. Dieser aber, und damit deutet er auf Pungashi, wird Verweichlichung und Überfluss über das Volk der Maghrebinier bringen, dass Völlerei und Wohllust herrschen werden. Lügt er oder spricht er wahr? Fragte der Monarch den Opponenten, nämlich Pungashi. Wahr, entgegnete darauf Pungashi, denn aus dem Überfluss kommt Verfeinerung und aus dieser wiederum werden die Künste. Dieser aber, und damit deutet er auf Kantakukuruz, wird, um Janitscharen zu hecken, die Mädchen unseres Landes zu dummen Kluken und die Jünglinge zu stumpfen Rammlern machen. Lügt er oder spricht er wahr? Fragte der Monarch den Opponenten, nämlich Kantakukuruz. Wahr, erwiderte Kantakukuruz, denn von den Müttern kommt die Sitte und von der Sitte das Recht. Dieser aber, und damit deutet er auf Pungashi, wird das Recht verwildern lassen und die Hüter der Gesetze für Bakschisch bestechlich machen. Lügt er oder spricht er wahr? Fragte der Monarch den Opponenten, nämlich Pungashi. Wahr, rief voller Bitterung Pungashi, denn wie unmenschlich wären die Gesetze ohne das mildernde Mittel des Bakschisch. Dieser aber, und damit deutet er auf Kantakukuruz, das Haupt der Ultraradikalen, wird in seiner Unbeugsamkeit so weit gehen, dass er den Bakschisch abschaffen wird. Du lügst, schrie darauf Kantakukuruz. Ich selbst nehme niemals weniger als 1000 Levonzen. So gewann mein Onkel Kantakukuruz den Wahlkampf in Maghrebinien und führte das Land zu einer ungewohnten Blüte. Ich aber als sein Neffe sage ihnen im Vertrauen, er nahm auch 500. NDR 3. Im Radiomuseum hörten Sie heute Maghrebinische Geschichten von Gregor von Rezzori. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1950 in der Regie von Wolfgang Schwade. Redaktion der Reihe Hanjo Kesting.